Willkommen bei CIA Radio Archive. Heute nehmen wir euch mit auf eine aufregende Reise in die Tiefen der verdeckten Operation Schneeglöckchen. Macht euch bereit, denn diese Geschichte platzt vor Geheimnissen und unerwarteten Wendungen. UHM. Warte mal, was ist Operation Schneeglöckchen? Der Name klingt wirklich geheimnisvoll, oder? Absolut. Um die Brisanz dieser Operation zu begreifen, müssen wir zurückblicken. Ich erinnere mich noch gut an die erste Erinnerung, die mir dazu erzählt wurde. Oh wow, das klingt spannend. Was war das für eine Erinnerung? Und war die Person, um die es ging, schon älter dabei? Die Person war noch ein Kind. Aber oft sind es gerade diese ersten Erinnerungen, die uns für immer prägen. Stell dir vor, im Dunkeln nur das Geräusch von Motoren und ein unheimliches Gefühl, dass etwas nicht stimmt. UHM, das klingt echt schlimm. Ich kann mir vorstellen, dass einem sowas nachhängt. Hatten die Eltern auch keine Ahnung, was los war? Das ist richtig. Das führt uns zu Josis Erinnerung. Sie sagte einmal: Oh, erzähl mir mehr. Was hat sie gesagt? Was war in dieser Erinnerung so besonders? Josi hielt Joschas Hand fest im Wagen. Ahaha, das klingt süß und gleichzeitig traurig. UHM, war das während einer gefährlichen Mission? Ich kann mir vorstellen, dass die Situation sehr hektisch war, oder? Genau. Diese Momente der menschlichen Verbindung sind in Krisen oft das Einzige, was einem Halt gibt. Lass uns mal unseren Historiker Brian hören. Oh, ich kann es kaum erwarten. Was hat Brian zu sagen? Brian hat erklärt, dass die Operation den Decknamen Schneeglöckchen trug. Und es gab viele Spekulationen über die Bedeutung dieses Namens. Okay. Aber warum gerade Schneeglöckchen? Gibt es da eine coole Geschichte? Ja, tatsächlich. Viele glauben, dass der Name für das Zerbrechliche steht, das trotzdem überlebt, so wie die Blumen, die im Winter blühen. Und dann hören wir von George, einem CIA-Ermittler. Das ist ja super spannend. Was hat George über seine Erfahrungen gesagt? George meinte, sie hatten Hinweise auf Berlin und Budapest. War das nicht zur Zeit des Kalten Krieges? Ich habe ein bisschen über die Mauer gelesen. Wie lief das mit der Operation zusammen? Das war definitiv eine spannende Zeit. Um das zu verstehen, muss man die Lage damals betrachten. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade wie in einem echten Thriller. Gab es denn Glücksmomente für die Beteiligten oder war es ein ständiger Kampf? Es gab durchaus Glücksmomente. Hört, was Josh über seine Reflexion sagt. Oh wow, ich bin gespannt. Was hat er gesagt? Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich tiefgründig ist. Er sagte, ich war ein Kind, aber ich wusste, dass wir nur Glück hatten. Wow, das lässt einen echt nachdenken. UHM, glaubst du, dass solche Erfahrungen einen Lebensweg prägen können? Ganz sicher. Solche Erinnerungen hinterlassen bleibende Eindrücke. Jetzt kommen wir zum Ende. Oh, ich will nicht, dass es endet. Aber ich kann es kaum erwarten, mehr über Geheimoperationen zu erfahren. Dies war CIA Radio Archiv. Operation Schneeglöckchen. Ein faszinierender Blick hinter die Kulissen der Geschichte. Wow, nach dieser Episode bin ich total hingerissen. Ich muss unbedingt mehr darüber lernen.